sonst auf und ich singe auf mein Liedchen von den Dingen, die man so braucht. Ich träume von den Flaschen, die ich geleert, von der Gerste, von der Hefe und dem großen Hopfenberg. Ich denke, auch wenn's manchmal sehr schwer fällt und beim Denken vergesse ich manchmal an der Theke mein Wechselgeld. Schlauen und Studierten kotzen mich schon immer an, denn für die sind wir doch die Letzten, nur der Dumme, der kleine Mann. Und zum Abschluss lass das Glas heben. Seid nicht traurig, hab nur Mut, denn schon bald werden wir uns wiedersehen. Bleibt schön an.